Ein Dorf im Oberbergischen. Ich gehe abends vom Friseur nach Hause. Kurz zuvor ist die Sonne untergegangen. Zurück blieb ein dunkles Orange am Horizont im Nordwesten. Es fadet über einen mittelblauen Streifen in ein tiefes Mitternachtsblau am Zenit. Hinter mir leuchtet der Mond. Vor mir Venus und Jupiter, leicht schräg übereinander mit einer Daumenbreite Abstand. Langsam vergeht das Orange, verblassen die Planeten und das Sternbild Orion erscheint im Südwesten. Ich bin zu Hause und so froh, nicht in der Stadt zu wohnen. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 132. Leute, was soll ich sagen? Ich erwäge, eine Burg zu besuchen. Nicht, dass sie mir unbekannt wäre, tatsächlich bin ich schon unzählige Male dran vorbeigefahren und als Kind hatte ich sie sogar schon mal besucht. Diesmal plane ich, das im August zu tun, genauer gesagt am Samstag, den 26.08.2023. Vielleicht klappt's dabei sogar mit einer Führung. Falls nicht, sollte es drumherum auch anderweitig Spaß und Freude geben, denn es werden einige Bekannte und Unbekannte vor Ort sein und vielleicht ergibt sich die eine oder andere Gelegenheit für ein Gespräch. Szenekenner der Dosensuchgemeinde werden sicherlich schon ahnen, wovon ich spreche, denn am letzten Augustwochenende findet in Burg an der Wupper das offizielle diesjährige Treffen des Open Caching Headquarters statt. Open Caching, ihr habt richtig gehört. Teilnehmen darf jeder und unter OCHQ10 lässt sich das entsprechende Listing auf der Plattform opencaching.de finden. Für mich insofern interessant, weil es nicht wirklich weit von mir entfernt ist und es sich als Tagestrip lohnt. Falls also jemand mit dem Gedanken spielt, den dicken alten Mann live treffen zu wollen, böte sich dort gegebenenfalls eine Gelegenheit. Zumal man, sollte das Treffen zu enttäuschend ausfallen, ausreichend Rahmenprogramm und alternative GesprächspartnerInnen finden könnte. Denn wie steht es im Listing geschrieben? Zitat: Seien Sie von vorständischem Geblüt, ob braver Edelmann oder edle Dame mit Vereinsmitgliedschaft, tapferer Opencacher, mutige Opencacherin, offen im Gemüt oder gehören er und sie zum interessierten Volk. Alle sind aufgerufen, der Einladung zu folgen. Zitat Ende. Wisst ihr Bescheid. Wie ich neulich erzählte, ist der H5N1-Erreger unter anderem in spanischen Nerzen und anderen Säugetieren am Start. Laut einer Meldung des Heise Verlags soll am 2.3.2023 die internationale Nachrichtenagentur BNO News einen Fall aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu vermeldet haben. Nach Kontakt mit Federvieh soll dort eine 53-Jährige an der Vogelgrippe erkrankt sein. Die WHO nennt dies besorgniserregend, weil es sich um den aktuellen Stamm 2.3.4.4b handeln soll, der mittlerweile auf der ganzen Welt kursiert und hoch ansteckend ist. Seit 2003 sollen sich weltweit mehr als 860 Menschen mit Vogelgrippe angesteckt haben. In ca. 450 Fällen endete die Infektion tödlich. Für die Nicht-MathematikerInnen oder Rechenfaulen unter euch, das ist etwas mehr als die Hälfte. Glücklicherweise müssen wir uns keine Sorgen machen, denn von einer Pandemie sind wir weit entfernt. Sagen Sie, und der Herr Drosten. Soweit zur guten Nachricht, wenngleich ich mutmaße, dass in Kürze wieder einiges gekeult wird. Nerze in Dänemark zum Beispiel. Aber darauf komme ich dann bei Zeiten zurück. Apropos bei Zeiten. Dieses Jahr bin ich bei The Wikingers. Besser gesagt wir, denn die Holde kommt auch mit. Mittlerweile hat auch der Shop geöffnet, allerdings kommt jetzt keine Werbung, denn damit habe ich nix am Hut. Klar haben wir diverse Devotionalien erstanden, aber ein VIP-Paket mit nicht näher genannten Dingen für 111 Euro. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll da der Hammer zum Umhängen bei sein, aber nicht die Coins, die man auch separat kaufen kann. Stehrümchen, Aufhängchen und Abheftchen habe ich weiß Gott genug, also bleibt die Katze im Sack und der bei den Wikingern. die man übrigens mit K und nicht mit CK schreibt, wie ich kürzlich zu Recht auf Twitter verbessert wurde. Wieder was gelernt. Darum habe ich mich umgehend mit Dehnungs-C rausgeredet und herumgetrollt, ich würde Wikinger demnächst mit 3i vor dem K schreiben, damit's auch richtig verstanden würde, wie ich's auszusprechen gedachte. Immerhin war das auf Twitter. Da wird erwartet, dass man trollt. In Mammuthausen wäre es selbstverständlich was anderes gewesen. Mutmaßlich hätte ich mich bedankt und direkt korrigiert. Aber auf Twitter? Nee. Zudem habe ich einen Tag später den Tweet gelöscht. So. Verfasser zeitbegrenzter Tweets steht schließlich nicht ohne Grund in meinem Profil. Für Master of Disaster war leider kein Platz mehr. Nichtsdestotrotz hat die aufmerksame Gehörschaft aus dem Vorgesagten geschlossen, dass ich höchstwahrscheinlich die Wikinger besuchen werde und vielleicht sieht man sich dort sogar. Damit hätten wir, respektive ich, G-Open Caching Event Content auf ewig vereint in einer Konserve. Wer hätte gedacht, dass es sowas noch gibt? Apropos geben, ich binge gerade eine ältere britische Serie genannt Line of Duty, die bislang komplett an mir vorbeigegangen ist. Dabei geht es um eine Antikorruptionseinheit, die innerhalb der Polizei gegen korrupte Polizisten ermittelt. Die Serie läuft seit 2012 und ich finde sie sehr schick. Ein wenig irritiert war ich neulich, als die deutschen Synchronstimmen von Jeremy Clarkson und James May im Dialog auftauchten. Wie auch immer, die korrupten Bösen tragen in dieser Serie bei allen illegalen Aktionen Tarnfleckklamotten, schwarze Sturmhauben und sind bewaffnet. Damit man sie erkennt, also damit der Zuschauer weiß, dass die nicht irgendwelche Kriminelle, sondern OK sind, sprich Mitglieder der organisierten Kriminalität. Zufällig las ich heute in Mammuthausen, dass jemand erwägt, einen True-Ordnungswidrigkeiten-Podcast zu starten. Für alle, denen True-Crime-Podcasts zu hart sind. Dazu gibt er ein Beispiel und führt aus, wie einer auf die schiefe Bahn gerät, weil er zwischen 13 und 15 Uhr Altglas einwirft. Der Hammer, oder? Was ist das für eine geile Idee? Aber meine Fantasie, mit PH, so viel Rechtschreibung muss sein, meine Fantasie, wenn ich das nicht schreibe, sondern sage, ist das dann eigentlich Rechtsprechung? Egal, meine Fantasie geht noch viel weiter. Stellt euch vor, da kommt ein schwarzer Land Rover oder T5 Multivan, scheißegal, nachts um, die Bösen, die fahren da in der Regel immer schwarze Land Rover. Also in dieser Serie mit AC-12, also diesen Antikorruptions-12er-Dings da, von dem ich erzähle. Line of Duty, ihr erinnert euch. Also stellt euch vor, da kommt ein schwarzer Land Rover nachts um 1.32 Uhr ohne Licht an den Altglascontainer vorgefahren. Harte Bremsung, die Türen springen auf, der Motor läuft weiter. Während sich bereits die Heckklappe elektrisch öffnet, springen vier Typen raus in Tarnfleckklamotten mit Sturmhauben. Während einer die Sicherungsklappe der Straßenlaterne öffnet, eilen drei zur Heckklappe, jeder schnappt sich ein paar Flaschen. Währenddessen erlischt die Laterne. Umgehend hauen die Vermummten in Windeseile die Flaschen in irgendeinen Container. Ohne Rücksicht auf die Glasfarbe wohlgemerkt. Es klirrt und scheppert wie die Sau. Nachts ist bekanntlich lauter als draußen. Es geht alles verdammt schnell. Rapzap ist der Kofferraum leer, einer drückt auf den Schließknopf und während sich die Klappe senkt, springen die Vermummten ins Auto. Während die ersten Anwohner noch schlaftrunken die Rollos hochziehen, heult der Motor auf und das Fahrzeug entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Szenenwechsel. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr trifft das Ordnungsamt ein. Unspektakulär, ohne Blaulicht. Eine städtische Bedienstete und ein neben solcher Herr steigen aus. Sie tragen blaue Uniformen. Der Mann schaut missbilligend auf den ersten Container. Grünglas. Scherben liegen auf dem Boden. Vorsichtig bemüht, nicht hereinzutreten, nähert er sich und schaut hinein. Viel scheint er nicht zu sehen, darum zieht er eine Taschenlampe aus einem Holster und leuchtet durch den Flascheneinwurf. Mittlerweile ist seine Kollegin am Weißglascontainer angelangt. Sie benötigt keine Taschenlampe, denn der Container ist bis oben voll. Die beiden schauen sich an, gehen zurück zum Auto, natürlich mit der notwendigen Sicherheit, nicht in die Scherben zu treten, und steigen ein. Gute 5 Minuten scheint nichts zu passieren. Dann fährt die Scheibe der Beifahrertür nach unten. Ein kleines Fläschchen Weißglas, das unlängst Korn oder Doppelkorn, scheißegal, enthalten hatte, fliegt zwischen die Container. Anschließend verlässt das blau folierte Fahrzeug den Tatort. Das ist der Stoff, aus dem die Serien sind. Oder Podcasts, so ein Thema würde niemand anzweifeln. Immerhin sind wir hier auf dem Land. Und zudem auch schon beim letzten Thema dieser Konserve angelangt. Die fällt mangels Lavalierens heute etwas kürzer aus. Möglicherweise kein Einzelschicksal, denn für die nächste Konserve ist die Laufzeitprognose derzeit noch ähnlich schlecht. Die letzte Konserve schloss ich mit dem Hinweis, wie es meiner Pflanze, dem neuen Pflanzgefäß und mir ergangen sein wird. Ich habe das Pflanzgefäß zusammengebaut. Es ist ein Rundtopf mit gut 40 cm Innendurchmesser und einer effektiven Pflanzhöhe von ca. 30 cm. Insgesamt ist er 40 cm hoch bei einer Standfläche von 30 cm. Die fehlenden 10 cm Höhe sind innen das unten liegende Wasserreservoir durch den doppelten Boden. Hineinreichende Segmente werden mit einem porösen Steinmaterial gefüllt, die Pflanze selbst darüber in normaler Erde gepflanzt. Das poröse Material arbeitet als eine Art Docht. Es leitet das Wasser aus dem Reservoir an die Erde und die Pflanze weiter. Allerdings muss die Pflanze nach dem Einpflanzen zunächst angegossen werden, denn sie muss entsprechende Wurzeln entwickeln. Auch würde die trockene Erde nicht genug Wasser aus dem Reservoir ziehen. Überschüssiges Wasser fließt in das Reservoir. Solange sich der Wasserstand dort nicht vermindert, werde ich die Pflanze weiterhin normal gießen. Sobald erkennbar ist, dass sie ihren Bedarf konstant aus dem Reservoir deckt, wird nur noch das Reservoir befüllt. Aber vor der Kür kam die Pflicht. Der alte Topf musste vom Wurzelballen runter. Weil er vermeintlich nicht mehr taugte, wollte ich ihn zerschlagen. Wollte. Blöd nur, da tat sich nichts. Er war auffallend stabil. Deshalb stellte ich meinen Fuß auf den Rand und zog am Stamm der Pflanze. Sehr zu meiner Verwunderung ließ sie sich ohne Anstrengung aus dem Topf ziehen. Die Wurzeln waren nicht mit dem Topf verwachsen. Damit war meine Theorie widerlegt, denn die Pflanze ernährte sich nicht vom Topf und hatte ihn auch nicht durchbrochen. Offensichtlich begann der Topf lediglich auszublühen. Eine chemische Reaktion im Ton. So wechselte die Pflanze den Topf, ich richtete sie aus, füllte Erde an und goss sie zum Abschluss noch ein wenig. Das war's. Recht unspektakulär und desillusionierend, wie ich finde. Nix mit Topfkillerpflanze und kleinem Horrorladen. Aber irgendwas ist ja immer. Und mit dieser Bombenenttäuschung endet diese Konserve, wenngleich sich die Pflanze bestimmt über ihre neue Pflanzsituation freut. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 132 vom 9.3.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.